den Augen der anderen gehörst du nicht mir. Wir zwei sind zusammen ohne Ring und Papier. In den Augen der anderen darf das nicht sein. Wir zwei sind zusammen, ewig zusammen, oh, bleib doch mein. Ganz egal, was passiert auf der Welt, nur die Liebe, die Liebe, die selbst. Judy, oh Judy, I love you, bleib doch bei mir. Wir zwei sind zusammen, ewig zusammen, ohne Ring und Papier. In den Augen der anderen gehörst du nicht mehr. Wir zwei sind zusammen, ohne Ring, ohne Papier. In den Augen der anderen darf das nicht sein. Wir zwei sind zusammen, ewig zusammen, und du bleibst mein. Ganz egal, was passiert auf der Welt, nur die Liebe, die Liebe, die selbst. Judy, oh Judy, I love you, hey, hey, hey. Bleib doch bei mir. Wir zwei sind zusammen, ewig zusammen, ohne Ring und Papier. In den